Mein 11. Gebot, du sollst dich erinnern. Vieles müsste man eigentlich auch wieder zerstreuen, die falschen Klischees. Die Kirche bot so viel freie Räume, jetzt nicht nur für Gläubige, sich zu stärken, sich auszutauschen. Das konnte nur unter dem Dach der Kirche stattfinden. Es gab keine alternativen Institutionen sonst. 9. Oktober 2019. Im Gewandhaus zu Leipzig feiern Politiker und Bürgerrechtler den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert. Die friedlichen Revolutionäre trafen sich, viele von ihnen schon lange vor 1989, in Kirchengemeinden, in Privatwohnungen. Sie kämpften gegen Umweltverschmutzung und Verfall, für mehr Mitsprache und Gleichberechtigung, für Meinungs- und Reisefreiheit und freie Wahlen. Lange vor 1989. Wer die Ursprünge der friedlichen Revolution sucht, muss mindestens 10 weitere Jahre zurückschauen. Spurensuche in Leipzig. Auf dem Platz vor der Nikolaikirche im Zentrum der Stadt steht eine weiße hohe Säule, von Palmblättern gekrönt. Solche Säulen tragen im Kirchenschiff das Dach des Gotteshauses. Nikolaikirche, offen für alle, steht auf einem Schild, heute wie damals. Reisegruppen lassen sich von Stadtführern die Geschichte der Friedensgebete erzählen. Christoph Wonneberger steht dabei und spitzt die Ohren. Der lutherische Pfarrer, geboren 1944 in Wiesa im Erzgebirge, hatte in den 80ern intensiv auf politische Veränderungen hingearbeitet. Mit 45 Jahren, Ende Oktober 1989, erlitt er einen Hirninfarkt und musste danach das Sprechen mühsam wieder erlernen. Andere erzählten in den 90ern die Revolutionsgeschichte. Vieles müsste man eigentlich auch wieder zerstreuen, die falschen Klischees. Dieses Gefühl, als wäre der Heilige Geist aus der Kirche gekommen plötzlich und hatte so die Massen ergriffen, wie in der Bibel. So einfach ist es eben auch nicht. Ja. Im Gegenteil, auf den politischen Umsturz sei hingearbeitet worden, über viele Jahre, erzählt Wonnebergers Mitstreiter Oliver Kloss. Kloss gehörte dem organisierten Widerstand in der DDR an. Jahrgang 1962 wächst er in Dresden auf. Seine evangelische Mutter schickt ihn in die Christenlehre. Schon als Jugendlicher findet Kloss zu oppositionellen Kreisen. Eine Initialzündung für den Widerstand wird der Wehrkundeunterricht, den die DDR 1978 in den Schulen einführt. Also es war nicht nur ideologisch indoktrinierend, sondern es war einfach auch dumm. Man könnte sagen, in gewisser Weise war es die erste Bürgerbewegung, die jetzt Eltern motivierte, sich zu beschweren. Also über den kirchlichen Weg sozusagen. Auch die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der DDR und in der Bundesrepublik erfüllt Menschen mit Sorge. In der Jugendarbeit der Kirchen entsteht 1980 die Idee einer Friedensdekade. Die 10 Tage vor dem Buß- und Bettag im November sollen für die Friedensarbeit genutzt werden. Frieden schaffen ohne Waffen ist das Motto. Zum Erkennungszeichen der Bewegung wird ein Aufnäher, der in den 80ern von Jugendlichen in der ganzen DDR auf Jacken getragen wird. Schwerter zu Pflugscharen steht darauf. In Dresden brütet in diesem Jahr Christoph Wonneberger über eine Idee. Als Pfarrer in der offenen Jugendarbeit der Weinbergskirche in Dresden berät er immer wieder junge Leute, die den Wehrdienst verweigern wollen. Und er spürt den Widersprüchen in der Gesellschaft nach. Eigentlich so reich war es ja nicht die DDR, dass sie so viel Geld ins Militär stecken muss. Also und die sozialen Brennpunkte, die wurden immer mehr. Ich war ja auch Pfarrer in so einem Pflegeheim, wo ich dann gesagt habe, oh weia, so möchte ich mich nicht verenden. Über Monate gärt es in ihm. Wonneberger stellt 1981 in einem Konvent eine Gesetzesinitiative vor. Eine Alternative zum Wehrdienst, den sozialen Friedensdienst im Gesundheitswesen und im Umweltschutz. Für diejenigen, die an seinen Ideen mitarbeiten wollen, sucht der Pfarrer einen Ort, an dem man sich wöchentlich treffen kann. Und das habe ich dann Friedensgebet genannt. Der Begriff finde ich am besten, das gibt es sowieso schon, dass man sowas macht. Und die wissen das noch nie, was das bedeutet eigentlich. Wonnebergers Friedensgebet ist von Anfang an Struktur für Widerstand. Die ersten finden in der Dresdner Dreikönigskirche statt, zentral, in der Nähe des Bahnhofs, also gut zu erreichen. Es sollte Vorbild für andere Städte werden. In Berlin-Pankow arbeitet da die Schauspielerin und Regisseurin Freya Klier schon in einer Friedensgruppe mit. Das fand alles, was ich jetzt entwickelte, unter den Dächern der evangelischen Kirche statt. Aber nicht, dass man denkt, ach, waren die offen, sondern da hat ein großer Teil die Kirchen zugemacht, waren auf der Seite der DDR, des Staates, was sie später alles nicht mehr wahrhaben wollten. Und waren aber drinnen in der ganzen Mühle. Sie mussten sich entscheiden. Freier Klier, 1950 in Dresden geboren, hat schon als Jugendliche versucht, aus der DDR zu fliehen. Ihr Plan misslingt, sie wird zu 16 Monaten Haft verurteilt, muss aber nicht die komplette Strafe absitzen. In den 70ern studiert sie in Leipzig und Dresden Schauspiel und nutzt später die Freiräume der Kirchen für ihre Kunst. Zum Beispiel 1985 wurde der Kreissaal zum Kampfplatz für den Frieden erhoben. Offiziell, weil zu wenig Kinder in der DDR noch lebten, weil die Abtreibungsquote so hoch war. Was die Frauen nicht mehr schafften alles, die ganze Dreierbelastung. Und dann haben die immer irgendwas gemacht dazu und das haben wir ein bisschen hopp genommen. Aber wir haben überhaupt erstmal die Information transportiert, wie Menschen leben miteinander und wie sie es nicht schaffen, wie hoch die Scheidungsquote war und der Alkoholismus und die Gewalt, das waren ja richtig große Themen und die Leute sind geströmt in die Kirchen. Oft mit dabei Freier Kliers damaliger Mann, der Liedermacher Stefan Kraftschick. Lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, die der Frost ins Herz sich beult. Muss die starren Glieder regen, die der Frost ins Herz sich beult. Weil Kraftschick aus der SED austritt, verhängt der Staat gegen den Künstler ein Berufsverbot. Auftreten kann er nun nur noch in den geschützten Räumen der Kirchen, denen die DDR eine gewisse Autonomie eingeräumt hatte. Stefan zum Beispiel war gar nicht in der Kirche. Dadurch ist der irgendwie mit allen zusammengekommen. Der singt heute noch in der Kirche. Der Druck des Staates schweißt scheinbar Gegensätzliches zusammen. Atheisten sind in bestimmten evangelischen Kirchen in den 80ern ebenso willkommen wie die Glaubensbrüder und Schwestern der katholischen Kirche. Angelika Pohler, 1951 geboren, gehört bis heute einer katholischen Gemeinde in Leipzig an. Wir treffen uns in der evangelischen Nikolaikirche, die schon zu DDR-Zeiten für Pohler ein wichtiger Raum der Begegnung war. Die Ökumene war uns ein Lebenselixier, sag ich mal. Also wir konnten wirklich nur zusammen die DDR-Zeit, diese Repressalien überstehen und uns gegenseitig stützen im Glauben, in Gebeten, auch in zusammen gemeinsamen Tun. Also wir haben da keinen Unterschied gemacht. Angeregt durch die Friedensdekade entsteht in ihrer Kirchgemeinde in Leipzig-Lindenau ein katholischer Friedenskreis, der über Jahre in der evangelischen Nikolaikirche Friedensgebete mitgestaltet. Wir hatten die Bibel, wir hatten fromme Lieder, aber wenig Material, wie man den Frieden noch auslegen kann. Um solches Material zu bekommen, haben wir dann eben die Chance genutzt, über die Leipziger Messe einen Friedenskreis in Frankfurt am Main, einen Pax Christi-Kreis, kennenzulernen. Und die brachten uns dann Literatur mit. Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen, unendlich ist es groß. Ab 1986 organisiert Pfarrer Christoph Wonneberger die Friedensgebete in der Nikolaikirche. Rund 5% aller Pfarrer seien subversiv gewesen, hätten also im Geheimen gegen das Staatssystem gearbeitet. Der Anteil scheint gering, doch im Gegensatz zum durchschnittlichen DDR-Bürger hätten sie dank der kirchlichen Freiräume wesentlich mehr ausrichten können. Nicht wenige wurden durch das Theologische Seminar in Leipzig geprägt, der größten nichtstaatlichen kirchlichen Hochschule der DDR. Auch Oliver Kloss gehört zu dem Drittel der Studierenden, die hier eher aus politischen, denn aus theologischen Gründen ihr Studium aufnehmen. Weil sie entweder in der DDR keine andere Möglichkeit hatten, auf Hochschulniveau noch was zu studieren, oder weil sie sich sagten, angesichts der Rechtslage in der DDR ist Pfarrer zu werden das Günstigste, was man machen kann, wenn man sich jenseits der ideologischen Bahnen bewegen will. 30 Jahre nach seinem letzten Besuch betritt Oliver Kloss noch einmal den früheren Studienort. Über 3 Etagen erstreckten sich Vorlesungs- und Seminarräume, eine Bibliothek, die Wohnung eines Pfarrers, der für die Seelsorge der Studenten zuständig war. Nichts ist hier davon geblieben. Die Mozartstraße 19 ist heute ein Wohnhaus wie viele andere. Na gut, aber man könnte wenigstens eine Messingtafel draußen anhängen. Hier war mal das Theologische Seminar Leipzig, die größte nichtstaatliche Hochschule der DDR. Kloss selbst ruft die Arbeitsgruppe Menschenrechte ins Leben. Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu machen, Informationen an westliche Medien weiterzugeben, ist das Ziel. 1987 gründen Studierende den Arbeitskreis Gerechtigkeit, konspirativ organisiert, mit dem Ziel, Ausreiseantragsteller, die nichts mehr zu verlieren haben, für Aktionen einzusetzen. Und wir sind ab 88 uns ziemlich einig gewesen, mehr brauchen wir gar nicht. Wenn wir es geschafft haben, die DDR-Regierung zu delegitimieren und das massenwirksam, dann ist der Rest erledigt. Ein Selbstläufer wird es nicht. Die SED übt enormen Druck aus. Mehrere Studierende werden wegen ihres Engagements exmatrikuliert. Christoph Wonneberger wird vorübergehend die Organisation der Friedensgebete entzogen. Es gibt großen Protest. Nach 2 Monaten wird ein Kompromiss erreicht, der Wonneberger und den politisch engagierten Gruppen den Zugang zur Nikolaikirche wieder ermöglicht. Der Konflikt ist aber nicht ausgestanden. Anfang Juli 1989 soll in Leipzig der Kirchentag der Evangelischen Landeskirche stattfinden. Auf Druck der SED wird es den politisch engagierten Gruppen untersagt, diesen Kirchentag mitzugestalten. Wonneberger organisiert daraufhin in der Lukaskirche einen alternativen, den Stadtkirchentag. 2500 Menschen kommen in den Osten Leipzigs, darunter Journalisten, bundesdeutsche Medien, Parteien und Menschenrechtsorganisationen. Die Fälschung der Ergebnisse der Kommunalwahl im Frühjahr 89 wird dort ebenso thematisiert wie das Massaker auf dem Tiananmenplatz in Peking. Schon, dass mit dem SPD-Politiker Erhard Eppler, ein westdeutscher Politiker, an solch einer Diskussion teilnimmt, darf als Sensation gelten. Er selbst sagte damals: Ich finde das heute Abend eine der spannendsten Diskussionen, die ich jemals mitgemacht habe. Und ich fühle mich auch in einer Weise gefordert, wie noch ganz selten in einer Diskussion. Immer mehr Menschen versuchen, der DDR zu entkommen. Gleichzeitig wächst der Zulauf zu den Montagsgebeten in der Nikolaikirche. Der katholische Friedenskreis von Angelika Pohle gestaltet das Friedensgebet am 18. September 89. Das Hauptportal ist damals gesperrt, die Seiteneingänge werden zu Nadelöhren, erinnert sich Angelika Pohle. Es konnte ja immer nur 1-2 Menschen sozusagen aus der Tür gehen. Und wenn die Kirche gefüllt war mit mehreren tausend Menschen, das dauert seine Zeit. Zumal draußen eben schon die Polizeiketten, die Doppelketten standen und die Hunde bellten und die LKWs bereitstanden. Wenn wir uns da erinnern, läuft es uns noch kalt den Rücken runter. Pfarrer Christoph Wonneberger gelingt es bei seiner Predigt am 25. September, die aufgewühlten Seelen zu beruhigen. Mit einem "Also fürchtet euch nicht" beschließt er seine Predigt. Und dann beginnen Tausende "We shall overcome" zu singen. We shall overcome. We shall Wenige Tage später, am 30. September, wird den rund 8000 Flüchtlingen in der Prager Botschaft mitgeteilt, dass sie ausreisen dürfen. Die DDR-Führung lässt verlautbaren, man solle ihnen keine Tränen nachweinen. Die Verachtung, die aus diesen Worten spricht, irritiert selbst viele SED-Mitglieder. Doch der Machtapparat gibt sich nach außen unerschütterlich. Das 40. Gründungsjubiläum der DDR am 7. Oktober wird in Berlin mit allem Pomp gefeiert. Gegendemonstrationen, die sich in vielen Städten bilden, werden gewaltsam aufgelöst. Zwei Tage später, am 9. Oktober, kommt es nach dem Friedensgebet in Leipzig zur bis dahin größten Demonstration. Christoph Wonneberger hat eine Demo-Telefonkette organisiert. Noch am selben Abend wird er in den Tagesthemen live am Telefon von Hans-Joachim Friedrichs zu den Geschehnissen in Leipzig befragt. Wie hat sich denn die Polizei verhalten? Also die Polizei war in Bereitschaft und sie hat an der Seite gestanden, hat bestimmte Seitenstraßen abgeriegelt, aber hat sich nirgends im Einsatz befunden, außer Verkehrsregeln. In allen Kirchen, in denen Friedensgebete stattfanden, sei ein Appell an die Leipziger wie auch an die Einsatzkräfte gerichtet worden, auf Gewalt zu verzichten, so Wonneberger weiter. Hinzu kam ein Aufruf von Vertretern der SED-Bezirksleitung, des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur, des Pfarrers Peter Zimmermann und des Kabarettisten Bernd Lutz Lange, ausgestrahlt über den Stadtfunk an Straßenbahnhaltestellen. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. In der reformierten Kirche haben sich an diesem Abend auch ein Kameramann und ein Fotograf versteckt. Der Berliner Journalist und Bürgerrechtler Sigbert Schäfke filmt die mehr als 70.000 Menschen, die friedlich über den Innenstadtring ziehen. Das Material wird noch in der Nacht nach West-Berlin geschmuggelt und am nächsten Tag bei den Tagesthemen ausgestrahlt. Die Macht der Bilder ist nicht zu brechen. Sie ermutigen Menschen in der ganzen DDR, in den kommenden Wochen auf die Straße zu gehen. Einen Monat später, am 9. November 1989, fällt die Mauer. Die Kirche war ganz wichtig. Ohne die Kirchen wäre es nicht zu der friedlichen Revolution gekommen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Für mich war das Kirche, sich für die Mühseligen und die Beladenen einzusetzen und dafür zu kämpfen, dass sie Menschenwürde haben. Das ist für mich ganz christlich. Die Kirche rutschte automatisch in einem totalitären Staat in die Rolle einer Art von Vertretung der Nichtkonformen. Also ob sie jetzt wollten oder nicht, sie mussten sich mit den Themen beschäftigen. Es ist eine Menge passiert im Vorfeld, was auch schnell wieder vergessen wurde. In der Zeit nach dem Mauerfall seien viele ihrer Mitmenschen nur der Westmark hinterhergerannt, erzählt Angelika Pohler. Das habe ihr wehgetan. Sie fühlte sich überrumpelt und verdrängt von Menschen, die aus dem Westen kamen. Die Kirche blieb für die Katholikin Rückzugsraum. Aber sie verlor natürlich sehr schnell an Zulauf und an Kraft, weil anderes wichtiger war. Wenn die Not groß ist, lehrt einen das zu beten. Aber nun war die Not nicht mehr so groß. Also die Bedrängung, die spürbare Gewalt, die es zu DDR-Zeiten gab, konnte ja reisen und sonst was machen. Da waren die Kirchen dann nicht mehr interessant für die Menschen. Freier Klier schaut aus einem anderen Winkel auf die Zeit. Die politisch engagierten Pfarrer gehörten zu den wenigen glaubwürdigen Persönlichkeiten, denen nach der Revolution Führungsaufgaben zugetraut wurden. Das Problem war, die meisten Menschen hatten ja großen Beratungsbedarf, ja, weil sie kamen überhaupt nicht zurande. Und dass dann noch die Pfarrer in die Politik gingen, großer Teil, das waren die natürlich auch als Seelsorger kaum noch da und fehlten. So wurde im März 1990 beispielsweise Reinhard Höppner Vizepräsident der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR. Seit 1980 war der Mathematiker ehrenamtlich für die evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen tätig. Er war unter anderem Präses der Synode. Solche Erfahrungen mit echten demokratischen Verfahren hatten die Kirchen ermöglicht und nun waren sie gefragt. Höppner leitet schwierige Sitzungen, darunter die in der Nacht vom 22. zum 23. August 1990, in der das Datum zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik beschlossen wird. Später wird der SPD-Politiker Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Amtskollege in Brandenburg wird Manfred Stolpe, der in den 80ern stellvertretender Vorsitzender des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR gewesen war. Doch die religionsfeindliche Politik der DDR wirkt nach. Ostdeutschland gilt, nach einer internationalen Erhebung, als die mit Abstand gottfernste Region der Welt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Frei zu denken, frei zu reden, das ist auch heute in Ostdeutschland ein hohes Gut. Und die Kirche ist wieder gefragt, sich zu positionieren. Mit dem Aufkommen von Pegida in Dresden, dem Erfolgszug der AfD, mit dem Ankommen von 1 Million Flüchtlingen in Deutschland. Die gesellschaftlichen Debatten, die so viele Freundeskreise und Familien spalten, bekommt auch die Kirche zu spüren. Zu leise sei sie zunächst gewesen, als Pegida 2014 beginnt, auf die Straße zu gehen und ihre Forderungen mit der angeblichen, nötigen Rettung des christlich-jüdischen Abendlands begründet. Der Druck auf die Landeskirche wächst. 2016 lehnt sie es ab, den Frohburger Pfarrer Thomas Wawerka nach dessen 3-jähriger Probezeit in den regulären Dienst zu übernehmen. Ein Grund? Er habe sich im Internet unangemessen zur Flüchtlingspolitik geäußert und sich damit auch gegen das kirchliche Engagement für Flüchtlinge gestellt. Er ordnet sich selbst politisch als rechtskonservativ ein. Den Vordenker der Neurechten, Kubitschek bezeichnet er als ehrenwerten Mann, als Bürgerrechtler und Freund. In der innerkirchlichen Debatte um Wawerkas Abberufung wird ein Verhaltenskodex für Pfarrer gefordert. Im Herbst 2019, 3 Jahre später, erklärt Carsten Renzing zu dieser Zeit noch Sachsens Landesbischof: Es gibt keinen schriftlich fixierten Verhaltenskodex in diesem Sinne, aber es gibt regelmäßige Hinweise an die Pfarrerinnen und Pfarrerschaft, wie man sich als Pfarrer dieser Landeskirche verhalten kann und wie man sich nicht verhalten kann. Das von Ihnen geschilderte Beispiel ist ja eines, das auch signalisiert, dass wir ja als Landeskirche an solcher Stelle auch nicht tatenlos bleiben. Doch der Zuspruch für die AfD in Sachsen, der sich zuletzt auch bei der Europawahl im Mai 2019 zeigt, gibt den Kirchen zu denken. Zumal die AfD in die Offensive geht. Der Dresdner AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer verteilt im Sommer an Kirchen einen offenen Brief. Darin warnt er die evangelische Landeskirche vor dem Einfluss linker Ideologen, wie er meint. Es komme der Verdacht auf, die evangelische Kirche sei zu einer Unterabteilung der Grünen und oder der SPD geworden. Renzing weist das in einem seiner letzten Interviews als Landesbischof zurück. Wir haben innerhalb der Kirche konservativ denkende Menschen, wir haben progressiv denkende Menschen, wir haben liberal denkende Menschen. Wir unterscheiden uns aber nicht in unseren Grundhaltungen. Auf die müssen wir allerdings auch bestehen. Wir können nicht an der Frage der Menschenrechte vorbei Politik betreiben. Wir können nicht an der Frage der Liebe Gottes zu allen Menschen vorbeidenken als Christen in diesem Land. Und zwar ganz gleich, welcher politischen Auffassung wir im Detail sind. Letztlich stürzt Renzing jedoch über seine eigene politische Positionierung in Studienzeiten. Von 1989 bis 1992 war er Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Fragmente. Seine Artikel erschienen im Umfeld von Werbung rechtsextremer Gruppen. Er kritisierte Liberalismus und Demokratie, bezeichnete die multikulturelle Gesellschaft als Einheitsbrei. Positionen, die er vor 30 Jahren vertreten habe, teile er heute nicht mehr, erklärt Renzing zwischenzeitlich, bietet aber seinen Rücktritt an. Die sächsische Kirchenleitung nimmt an. Sein Fall ist nur ein Beispiel dafür, wie die Politisierung der Gesellschaft auch die Kirche ergriffen hat. Am Ort der friedlichen Revolution in Leipzig nehmen Theologen diese Aufgabe nach wie vor gern an. Vor der Landtagswahl in Sachsen laden die evangelischen Innenstadtgemeinden und die Propstei zum Leipziger Wahlcheck. Auf dem Podium im Saal Direktkandidaten aller Parteien, also auch der AfD. Die evangelische Pfarrerin der Peterskirche, Christiane Dorn, erklärt zu Beginn: Es ist uns wichtig, mit diesem Abend unseren Beitrag zu leisten, die Demokratie zu stärken. Es ist uns wichtig, Ihnen zu einer verantworteten Wahlentscheidung zu verhelfen. An diesem Abend gehe es ums Zuhören, nicht um die Debatte. Zwei Moderatoren fragen die Positionen zu 8 Themengebieten ab. Die Antwortzeit ist begrenzt. Diese Spielregeln einzuhalten, fällt nicht immer leicht. Der Propst der katholischen Gemeinde, Gregor Giele, sagt am Ende des Abends: Dass wir wählen dürfen, als Bürger eines Landes frei wählen dürfen, ist ein großartiges Recht. Für Christen ist Wählen in aller Demokratie Pflicht. Und seine evangelische Amtskollegin Christiane Dorn ergänzt: Als Christen und Christinnen sind wir in der privilegierten Lage, dass wir etwas von unserem Gemütszustand, von den Sorgen, die wir uns vielleicht auch angesichts der bevorstehenden Wahl abgeben können, an Gott. Und es gibt ein sehr schönes Gebet: Gott aller Zeiten und Schöpfer aller Dinge, durch deinen Geist bist du in allen Menschen gegenwärtig. Wir danken dir für Frieden und Freiheit und für alles, was unser gesellschaftliches Zusammenleben gelingen lässt. Wir spüren auch, dass Gleichgültigkeit, Egoismus und Hass den inneren Zusammenhalt in unserem Land gefährden. Wir bitten dich, stärke in uns den Willen, unsere Verantwortung als Christinnen und Christen in Öffentlichkeit und Politik wahrzunehmen. Gib uns von deiner Entscheidungskraft, sodass wir uns nicht durch Stimmungen leiten, sondern durch deine Weisheit inspirieren lassen.